Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. Ja, nochmal das Krähennest hier. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen sogenannten Spelunkencast, weil wir unterhalten uns über Dinge, einfach weil die Dinge reden wollen, und zwar mit unserer eigenen Meinung dazu auch. Und zwar im Nachgang zum Podcast vom Sonntag, den 12.8., wo wir mit verschiedenen Leuten über die Fanshops die beiden Fanshops der Piratenpartei NRW gesprochen haben, einmal in NRW und einmal auf Bundesebene. Und ja, wir wollten einfach mal, ihr solltet euch das vielleicht vorher anhören, wäre ein guter Pro-Tipp, darüber, über unser Gefühl, unsere Erlebnisse, unsere Meinung darüber einfach mal sprechen. Und ich bin der Bärenpirat und mit mir zusammen ist der Extra-Tobi hier. Sag mal hallo, Extra-Tobi. Nabend. Ich vergesse immer, dass ja der Tobias Steffens aka Extra-Tobi, so stellst du dich immer vor, ne? Ich will ja dein Markenzeichen nicht versauen. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. Ich könnte sonst nachts nicht schlafen. Ja, schrecklich. Ja. Aber Bernd, spielen wir hinterher auch so Kneipenhintergrundkram ein oder ohne? Nö, ohne. Wir machen einfach die Einleitung Spelunkencast, würde ich sagen. Gut, okay. Oder bist du gegen Spelunkencast? Nö, ich bin für einen Spelunkencast. Ich mag heute nach so viel Ernsthaftigkeit, muss jetzt ja nicht wieder ganz ernst sein. Richtig. Ja, bist du denn jetzt schlauer? Das ist ja die wichtige Frage dabei. Nö. Also ich muss dann vorab mal sagen, ich finde das sehr schade, aber es wird auch wahrscheinlich jetzt gleich passieren, dass ich das eine oder andere über Swanhild Götze sagen werde. Und ich hätte das sehr, sehr, sehr gerne mit ihr im Gespräch gemacht. Und das Angebot gilt nach wie vor. Swanhild, wenn du es hören solltest, bitte tu mir den Gefallen. Unsere Aufgabe, so sehen wir das im Krähennest, ist Transparenz zu schaffen. Und das ist mir mit euch, damit meine ich den Gesamtvorstand, ich habe nicht alle gefragt, aber ich habe den Sebastian Nerns gefragt, den Bernd Schlömer, aber zuerst mal dich, ob ihr denn teilnehmt. Und das ist ja dann im Podcast auch passiert. Ich habe über dich gemeckert, Swanhild. Was aber daran liegt, dass ich der Meinung bin, wir müssen ja in unserem Podcast dann schon eine Chance haben, mit euch zu sprechen. Wenn ihr aber nicht mit uns sprecht, dann kann es ja nicht die Schlussfolgerung sein, dass wir sagen, wir dürfen nicht drüber reden, weil ihr ja nicht anwesend seid. Und das macht das Ganze schwierig und das hat auch das Gespräch sehr schwierig gemacht. Ja, vor allem, ich sag mal, sie ist diejenige mit Informationen, die wir eigentlich rüberbringen wollten. Das fand ich so enttäuschend. Ja, wir haben es ja in dem Podcast, haben wir ja ganz am Anfang über diese Kernproblematik mit der Körperschaftssteuer gesprochen und dem Risiko, was für die Gesamtpartei besteht. Und man mag mich dafür schlagen, dass dich dann auch, Bernd, dass wir es gemeinsam als so wichtig einstufen. Aber das ist unserer Meinung nach eine existenzielle Frage, die wir da gestellt haben. In NRW haben sich so viele Leute damit auseinandergesetzt mit der Frage und es gibt Stellungnahmen, es gibt eine schriftliche Stellungnahme von einem Steuerberater und viele mündliche Stellungnahmen und man fragt immer wieder und ich habe diese Frage auch Swanhild gestellt und man bekommt als E-Mail-Antwort, ja, da waren ja Zeugen dabei. Auf die wiederholte Frage, gibt es eine schriftliche Auskunft? Nein, die gibt es nicht. Und dann die Frage, könnt ihr die nicht einfach schriftlich besorgen? Bekommt gar keine Antwort mehr. Ab dem Zeitpunkt war die Kommunikation zu der Frage auch dann abgerissen. Ja, das meine ich. Man stellt Fragen. Ich sag mal, ich will ja niemandem was Böses, ich will nur Informationen haben. Und dann stellt man Fragen und stößt auf, ein schwarzes Loch. Ja, da sind wir einfach Basispirat und Fragen. Also das hat auch nichts mit dem Krähennest zu tun. Man hat einfach ganz konkret gefragt, wie sieht das aus? Wir machen uns da Sorgen. Und da war ein Satz, Bernd, der war mir gar nicht mal so aufgefallen, der hat dich besonders geärgert. Ja, erleuchte mich. Ich habe einen langen, harten Tag Arbeit hinter mir. Welchen meinst du genau? Den Satz, deswegen, ich habe ihn ja nicht im Kopf, der in der E-Mail stand, dass man uns informieren wird zu gegebener Zeit. Ach das, ja. Nach unserem ersten Podcast meinem ersten Podcast mit Michael Leveduck, den ich jetzt in meiner Unordnung hier alles finde, hatte ich ja die Leute auch angeschrieben, es könnte den Podcast 61 hören. Nach dem Motto, ich habe jetzt ein Gespräch mit dem Michael Leveduck gemacht, der hat uns das alles so vorgestellt, wie er dazu meint. Ich hatte die Fragen aus der Liquid Feedback Wiki-Diskussion dazu gestellt und hatte aufgerufen, meldet euch, wenn ihr dann einen Podcast machen wollt, nicht gegen Podcast, aber einen Podcast machen wollt, um die andere Seite darzustellen oder um kritische Sachen darzustellen. Und hat dann halt auch Swanhild angeschrieben und gesagt, komm doch, ne, komm dazu, es wurde halt auch über dich was gesagt und red mit uns und Dann hatte sie mir eine Mail geschickt. Ich muss gerade mal gucken, wo da steht. Die hatte sie mir auch erlaubt zu veröffentlichen. Genau. Ich hatte geschrieben, die Information zu verwenden sollte im Rahmen der Transparenz kein Problem darstellen. Aber besteht von deiner Seite da Bedenken, hatte ich gefragt. Dann hat sie geschrieben, nein, das ist kein Problem. Die Vorstufe zum Webshop für Fanartikel, ein Zentralaufkeim von Werbemitteln für alle Gliederungen, startet im August 2012. Die Vorbereitungen für dieses Projekt sind bereits über die vorstehende Liste vorgestellt worden. Die endgültige Bekanntmachung wird dieser nächste Woche erfolgen, also 3 Monate nach meinem Amtsantritt. Für ein ehrliches Projekt eigentlich eine ganz ordentliche Zeit, oder? So, dann hat sie noch gesagt, was im Podcast falsch dargestellt ist, aber das ist eigentlich gleich die Stelle, die ich suche. Ich lese sie wieder Blödsinn vor. Warte mal. Das war eine Mail vorher. Ja, das ist, wenn man mit Totholzpapier arbeitet. Da, genau. Sobald meine Vorarbeiten für den Bundeswebshop so weit gediehen sind, dass sie an das Licht der Öffentlichkeit gehen können, werde ich das selbstverständlich umgehend veröffentlichen. Dafür werde ich dann aber einen Bundesvorstandssitzung und das Vorstandsportal nutzen. Und ich hatte so im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl nach dem Motto, ich mache erstmal fertig und dann informiere ich euch. Und das finde ich persönlich immer, wir reden ja immer davon, die Entscheidungsfindung, den Weg dahin, den wollen wir Transparenz darstellen und die Leute daran teilhaben lassen. Das fand ich so ein bisschen so nach dem Motto, hier, guck mir nicht in meine Karten rein, ich mach mal und wenn es soweit ist, dann sage ich euch Bescheid. Ne? So habe ich das empfunden. Und jetzt ist er weg. Der NRW-Vorstand ist ja auf die Idee gekommen zu sagen, wir laden mal den Michael Lebedag ein und wir sprechen da über die UG-Gründung und wir entscheiden und wir machen das alles transparent. Das heißt also, als aufmerksamer Zuhörer bei einer Vorstandssitzung konnte ich da schon noch ganz ohne Krähennest und Podcast konnte ich alles nachvollziehen. Ich konnte nachvollziehen, warum UG. Ich konnte als Hörer zwar auch mitbekommen, dass es sicherlich schon vorher Gespräche und Planungen gegeben hat, aber diese Abstimmung darüber und auch die Argumentation, ein Pro und Contra und die endgültige Entscheidung und das Einbinden von Mitgliedern, genau das hat in NRW funktioniert. Die letzte Vorstandssitzung vom Bund, ich habe zweimal nachgeguckt, es war noch keine Aufzeichnung da und jetzt habe ich vergessen nachzugucken. Jetzt weiß ich nicht, wie die letzte Sitzung gelaufen ist. Das stört mich einfach, da vermisse ich was. Ich glaube auch nicht, dass drüber gesprochen wurde. Aber wenn drüber gesprochen worden ist, dann konnte ich es halt nicht nachvollziehen. Ja, ich hoffe ja auch. Ich hab das Angebot gemacht, schickt uns die Links zu, wir veröffentlichen sie im Blog. Bis heute habe ich nichts gehört. Gut, es war gestern Abend, mal abwarten, was kommt. Also wenn da was, würde ich mich freuen. Ich würde einfach gerne, dass ich die Möglichkeit hätte, zu den Informationen zu kommen. Ich habe mir jetzt mal gerade vom Bundesvorstand die Mühe gemacht, mal nachzugucken. Podcast, Vorstandssitzung des Bundesvorstands der Piraten. Die letzte verfügbare Sitzung ist vom 6. Juni. Juni. Hatten die jetzt in den Ferien noch keine Sitzung? Natürlich hatten die eine Sitzung. Muss ja. Also ich behaupte das jetzt. Mich würde wundern, wenn da keine Sitzung stattgefunden hätte. Ich meine, wir sind jetzt im August. Auch trotz Ferien. Ein bisschen Politik findet ja statt. Sollte. Sonst hätten wir keinen Shitstorm über Datenankauf-CDs, oder? So ist das. Ich schicke dir aber mal einen Screenshot. Einen Screenshot? Wo veröffentlichen wir den, damit die Leute das sehen können, was wir machen? Ich würde sagen, im Krähennest-Blog. Okay. Ich lese gerade einen verstörenden Tweet. Darf ich das erzählen, wenn du das machst? Ja. Ist von The Fury Pirate. Warum kennt das iPhone Keks als Wort nicht, aber Keks wichsen? Warum will er das wissen? Bitte was? Ja, vergiss das, war Blödsinn. Ich sehe auch gerade den Tweet. Was hat er gegen Keks? Gut, kommen wir zu was ganz anderem. Also, nur damit man so nachvollziehen kann, ich gucke mir Vorstandssitzung des Bundesvorstands an. Vielleicht bin ich auch uninformiert und es gab keine Sitzung, aber ich denke mal, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Wenn bei einem Arbeitskreis oder bei einem Kreisverband ein Sitzungsprotokoll nicht aufgezeichnet, direkt verfügbar ist, kann ich das nachvollziehen. Beim Bundesvorstand erwarte ich das irgendwie. Ja, eigentlich schon. Unabhängig davon, dass wir jetzt auch noch hören wollen, wie da die Entscheidung ist. Ich habe aber ein bisschen den Eindruck, und lieber Bernd, ich würde so gerne mit dir drüber sprechen. Ich bin auch der Meinung, dass dein Verantwortungsbereich in jedem Fall ist, unabhängig davon, ob sich die Schatzmeisterin drum kümmert. Und damit ist das auch der Verantwortungsbereich von Sebastian Nernst. Ich würde sehr, sehr gerne mit euch sprechen, aber bisher hat sich das ja leider nicht ergeben. Also wir haben ja beide gefragt. Mit Bernd meintest du jetzt nicht mich? Nein, ich meinte den Bu-Bernd, Entschuldigung. Nein, ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Bei mir kannst du jederzeit sprechen. Ja, das Blöde ist, nur du kannst mir nichts dazu sagen. Also nicht mehr, als wir eh schon wissen. Ja, gut, ich muss sagen, ich denke, für die Leute, die uninformiert waren, gibt es zumindest einen Einblick, was so ein bisschen hinter dem Shop auf der Bundesebene steckt. Diese Überlegung, die der Tom da wo ich nochmal wirklich sagen muss, es war total toll, dass er da ist. Und ich hoffe nicht, dass er sich gestern zu sehr gebasht gefühlt hat oder so. Es war halt, er war der Einzige, der da war. Die Informationen, die er geben konnten, fand ich ja schon mal gut. Das hat mir ein bisschen was weitergebracht, aber nicht von der Entscheidungsfindung her. Ich habe halt diese Fragen Körperschaftssteuer, Haftung, Betrieb nur bis zur Grenze von Parteienfinanzierung darüber hinaus. Wie sieht das aus? Das ist jetzt ein Ehrenamtlicher. Was passiert, wenn er abspringt? Ich gehe nicht davon aus, aber er ist nicht angestellt, man kann ihn nicht im Hintern treten. Der nächste Bundesschatzmeister, der den internen Job übernimmt, kriegt direkt die Verantwortung an den Kopf geballert. Das ist alles so schwammig. So, ich könnte jetzt, wenn mich jetzt einer fragen würde, Bernd, Lösung NRW, Lösung Bund, würde ich sagen, keine Ahnung. Kann ich nicht entscheiden, habe ich die Informationen nicht. Ich würde das schon sagen, NRW. Aber eben nicht, aber ich möchte erstmal darauf eingehen, was du gerade über Thomas gesagt hast. Der Thomas hat ja so ein bisschen die Prügel bezogen. Ich habe es ja auch schon im Podcast zwischendurch gesagt, dass mir das für Thomas ein bisschen leid tut. Er soll da Rede und Antwort stehen, wo da ein Haufen NRW-Leute dagegen stehen. Das ist ja in so einer Runde immer ein bisschen unfair. Ganz viele NRW-Leute, die alle natürlich irgendwo ihr Stück, ihr Redezeit haben, obwohl sich keiner nach vorgedrängt hat. Und ein einziger ist dann für den Bund da. Der hat natürlich einfach weniger Zeit im Verhältnis zu den anderen, obwohl man ihm die nötige Zeit auch gegeben hat. Es ging aber auch gar nicht darum, diese böse Diskussion zu führen und da zu fighten. Es ging darum, Transparenz zu schaffen und Fragen zu stellen. Und der Thomas war in der Situation, meiner Meinung nach von Swanhild vorgeschoben. Der konnte aber schlussendlich bei den entscheidenden Dingen mit den Sachen Körperschaftssteuer und Parteienfinanzierung und Spendeneinnahmenwertung und so weiter, da kann er ja nur hinnehmen, was der Vorstand entschieden hat. Aber er kann sich dazu nicht äußern, ob das sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist oder ob man das überdenkt oder nicht, ob man das prüft, ob jetzt doch ein Gutachten in Auftrag gegeben wird oder eine schriftliche Stellungnahme. All diese Fragen konnte er ja gar nicht beantworten. Und das fand ich ein bisschen hart für ihn, dass er dann da in der Schusslinie stand. Ja. Ich habe mir jetzt dein Screenshot angeguckt, habe nicht mitbekommen, was du gesagt hast. Asche über mein Haupt, was hast du gesagt? Ich verrate es dem Hörer, aber die Stille schneide ich gleich eh raus. Ah, okay. Aber in dem Screenshot sieht man ja, dass ich wollte einfach nur transparent machen, was ich gerade gesehen habe, ne? Ja, Aufzeichnung als OGG-Protokoll. 18.08.2011, 29.09.2011, 13.10.2011, 27.10.2011, 22.12.2011, 15.03.2012, Treffen mit der Parlamentarischen Linken, dann 23.05.12 und 6.06.2012. Da muss irgendwie ein Wechsel vonstatten gegangen sein. Weil da ändert sich auch die Schreibweise des Datums. Wir machen ja gerade einen Spelunkencast, ne? Ich sollte mir mal das anhören vom... Ach nee, habe ich falsch gesehen. Ich dachte jetzt tatsächlich, da wäre was von 2018. Da hätte ich ja gerne Nein, das ist mir falsch rumgeschrieben. Also, okay, ja. Das wäre interessant gewesen, ja. Wenn sie Lottozahlen da noch gesagt hätten, wäre es richtig geil geworden. Haben sie nicht, glaube ich. Ja, wir beide sind doch jetzt echt unzufrieden gewesen an dem Abend, ne? Ich hoffe, unzufrieden nicht, aber ich sag mal, das ist so, du gehst irgendwie essen, ein schickes Restaurant, kriegst so einen Teller mit einem Klecks Essen drauf, isst, gehst raus, sagst, war lecker, aber satt bin ich nicht. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ja, weil wir doch, eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, dass Swanhild kommt, um sich dazu zu äußern. Und wir hätten ja echt gerne gehabt, wenn sie gesagt hätte, pass mal auf, wir haben das und das entschieden oder wir haben die Stellungnahme und wir haben festgestellt, es ist besser als die NRW-Lösung, dann wäre es ja auch vollkommen in Ordnung gewesen. Was ich so ein bisschen blöd finde, ist, dass es jetzt so einen faden Beigeschmack hat. Die NRW-Leute, dazu gehören wir ja nun mal, wollen natürlich ihren NRW-Shop und die finden den NRW-Shop besser. Und das gilt für mich nicht, sondern es gilt für mich, das, was sinnvoll ist, zählt. Das ja, genau. Das nur mal, das setzt sich als sinnvoll nach unserem Wissensstand. Vielleicht gibt es ja Dinge, die wir ja gar nicht wissen. Mag ja auch noch sein. Nach unserem Wissensstand ist NRW meiner Meinung nach wesentlich besser aufgestellt. Und zwar mit Abstand. Und vor allem sicherer. Der Eindruck kommt zumindest von Informationen, die ich bekommen habe, rüber. Weil wenn man, wie gesagt, man fragt den Michael, man fragt den Carsten, man kriegt Antworten, man kriegt die Links, man bekommt alles, man fragt beim Bund und bekommt ziemlich wenig. Und wie gesagt, mir persönlich ist das vollkommen egal, welche Egos oder was auch immer dahinter steckt. Ich bin Pirat und ich hätte gern, dass meine Partei ist ein blöder Ausdruck, dass die Partei, in der ich bin, das Beste macht, was sie machen kann und dann das Sinnvollste macht, was sie machen kann. Ob das jetzt externer Shop ist, interner Shop ist, wie das gemacht wird. passiert. Ist mir egal, aber ich möchte das Gefühl haben, dass da irgendeiner sinnvoll geprüft hat und nicht, ich mache hier mein Süppchen, ich mache da mein Süppchen. Weil gerade deswegen bin ich nicht in die Piraten gegangen. Ich hätte es am liebsten, wenn sich alle Leute zusammen an einem Tisch setzen würden mit einem externen, weiß ich nicht, Ombudsmann, Vermittler, was auch immer, sich 10 Stunden einschließen oder 10 Tage 2 Stunden, weil ich das sinnvoller halte als Nachtsitzung, und sich dann am Ende da rauskommen und sagen, wir haben eine Lösung, eine gemeinsame. Stimmt. Ja, weil wie Michael das sagt, da gehen plötzlich 2 Shops auf, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Jetzt hatte ich aber schon den Eindruck, dass der Thomas und der Michael durchaus da zusammenarbeiten können. Oder wie siehst du das? Ja, das sind Praktika. Das ist ja meistens so. Die Praktika können zusammen, aber wenn die Chefs das nicht wollen, dann geht das nicht. Ja. Das habe ich so im Berufserleben manchmal erlebt. Also das ist ja ein entscheidender Punkt, den wir ja schon im Podcast festgestellt haben. Die Vorstände werden wechseln, das ist sicher. Der Vorstand, sowohl in NRW als auch im Bund, so wie er jetzt ist, wird höchstwahrscheinlich so nicht bleiben. Und in 5 Jahren schon gar nicht. Das bedeutet natürlich schon, dass dann die Nachfolger das auch anders steuern können. Und vielleicht auch sagen, hey, arbeitet mal zusammen. Ja, das wird dann die Zukunft zeigen, ne? Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, da haben wir jetzt einen Shop in NRW und wir haben einen Shop im Bund. Das ist ja schon irgendwie ziemlich Banane. Aber das haben wir gar nicht so groß rausgekehrt. Da stimmt, das sollten wir an der Stelle einfach mal machen. Als wir uns damit beschäftigt haben, war eigentlich schon vollkommen klar, dass die Situation zwischen Bund und NRW so verfahren ist, dass beide Seiten gesagt haben, wir stoppen unser Projekt nicht mehr. Das war ja eigentlich so eine Idee, dass man das noch irgendwie zusammenführen könnte. Aber das war zu dem Zeitpunkt ja schon längst vorbei. Und der Zeitpunkt war vor 4 Wochen ungefähr, 3 Wochen? Ja, genau. 3 Wochen ungefähr, ja. Ja, ich sag mal, es hat ja angefangen beim LPT mit der ersten Idee für diesen Podcast. Und dann, ja, nach dem Podcast standen wir dann ja da wie so nach dem Motto, wir machen jetzt diesen anderen Podcast. Und dann kam halt sowas wie, wir führen noch ein Gespräch, wir machen hier, wir machen da. Wo wir gesagt haben, wenn da noch irgendwelche Gespräche geführt werden, um da, ich sag mal, Konfliktmanagement zu betreiben, wollen wir das nicht anheizen. Und dann haben wir gesagt, wir machen danach weiter. Und dann hast du dich ja, ich sag mal, aus privater Neugierde darauf gestürzt, um zu vermitteln und zu wissen, was da los ist. Ja, ich habe als Basispirat, und das habe ich ja auch ganz klar gesagt, ich habe den Vorstand durch den Klaus Hammer immer informiert, habe ich gesagt, Mann, du bist neutral. Und du warst gerade abgehakt, der letzte Satz. Ich versuch's nochmal. Ich habe gesagt, Mann, ich bin neutral. Ich habe vielleicht eine Chance, da ein bisschen was zusammenzuführen und da zum Konsens beizutragen, weil ich eben nicht involviert bin. Wenn man in der Sache drinsteckt und schon verärgert wurde, ob zu Recht oder Unrecht, was auch immer, und die Leute vergrätzt sind, dann ist das natürlich nicht so einfach. Aber wenn man so als ganz Frischer dazukommt und vor allem, ich habe gar keine Ambitionen, auch wenn ich durchaus berufsbedingt was davon verstehe, irgendwie da mit dem Shop da was zu machen oder dafür zu arbeiten, deswegen bin ich ja dann aus dieser praktischen Nummer vollkommen raus und habe gedacht, da kannst du dich vielleicht ein bisschen reinhängen. Ich habe mir gar nicht so viele Hoffnungen gemacht, dass ich jetzt den riesen Konsens herbeiführe, aber was dabei zumindest zustande gekommen ist, dass der Thomas Jongmanns bei uns im Boot ist. Bei uns im Sinne von, er redet mit uns. Das ist ja das, was dann so ein Stück Erfolg war. Interessant war aber auch, dass der Thomas zu mir gesagt hat in einem Telefonat, es sei das erste Mal, dass sich jemand aus NRW mit ihm in Verbindung setzt. Der Michael hat schon mit ihm gesprochen. Stimmt. Wann hatte Michael mit ihm gesprochen? Keine Ahnung, nach deinem Gespräch? Meine ich nicht, dass das danach gewesen wäre. Aber gut, ist auch eigentlich nicht mehr so wichtig. Schlussendlich war der Thomas ja auch, kam ja auch erst später dazu. Ich glaube, erstmal war es ja Swanhild, die auch wohl in ihrer Rede wohl schon angekündigt haben soll. Ich habe es nicht gehört, dass sie sich um einen solchen Shop bemühen möchte. Ja. Ja, ganz ehrlich, was machen wir jetzt? Kann ich dir sagen. Wir machen gar nichts mehr. Wir schauen uns das an. Und es wird einen NRW-Shop geben. Und ich wünsche mir, dass Michael das schafft, was er angekündigt hat. Und wenn nicht, dann könnte ich das total gut verstehen. Aber er hofft ja auch, dass er schon zum BPT einen Verkaufswagen präsentieren kann mit den Werbeartikeln, und das wäre schon eine ziemlich coole Sache. Weil für mich gilt das auch. Ich würde jetzt auch gerne dieses ein oder andere noch bestellen. Ich fände es zum Beispiel total cool, wenn ich endlich mal ein T-Shirt bekäme mit Piratenpartei bestickt und nicht draufgeklebt. Denn im Moment... Luxuspirat, hä? Na, das hat mit Luxus wenig zu tun, weil im Moment bin ich ja, ich trage dieses T-Shirt auch gerade, da steht dann drauf Ei-Partei. Dann ist aber schlecht Betrug gewesen. Also mein Wackenschiff von 2002 hat angefangen, 6 Jahre danach zu bröckeln. Ich habe es ziemlich oft getragen. Also, dann müsste ich es jetzt bei einem Landtagsabgeordneten reklamieren. Ja, mach das. Lieber Michel, ich fordere von dir ein T-Shirt ein. Bei mir steht Ei-Partei. Ziehst du es auf links, bevor du es wäschst? Frau? Ziehst du es auf links? Was ist das denn jetzt für eine sexistische Kackscheiße, bitte? Naja, um ehrlich zu sein, habe ich ja zu Hause nichts zu melden. Aber meine Frau wäscht tatsächlich. Ja, guck meine auch, dafür bügel ich. Und ich glaube immer, dass ich den schlechten Deal gemacht habe, weil ich stehe immer irgendwie 3 Stunden und sie wechselt immer nur zwischendurch mal die Wäsche. Ich bügel auch nicht, aber ich habe vorhin die Küche sauber gemacht und die Spülmaschine ausgeräumt. Ja, das mache ich auch nebenbei noch ab und zu. Also bist du von uns beiden, jetzt hätte ich fast gesagt, die bessere Frau. Dann habe ich auch wieder sexistisch gewesen, ne? So ein bisschen, ja. Aber habe ich ja nicht gesagt, vor allem wenn meine Frau morgen den Podcast hört. Das gibt Haue. Ich werde dir einen Link schicken. Gibst du mir ihre E-Mail-Adresse? Ja, mir wird's. Bitte? @nanunana249. Ach, Nanunana ist seine Frau. Ach, wusstest du gar nicht. Ja, das ist so. Nein, das wusste ich. Ich habe ja den Twitter. Da kann ich dir den Link schicken. Passt schon. Mhm. Ja, aber was ich gerade sagen wollte, also ich fände es total toll, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es wirklich irgendjemand ein bisschen geschafft hat zu hören, noch den anderen Podcast zu hören, knallt uns die Kommentarleiste zu. Ich möchte wissen, ob es nur mir so geht, dass ich da in der Luft hänge oder ob es anderen Leuten so geht, ob ich da wirklich nur, ja, ich sag mal, eine dumme Randerscheinung bin. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass einige Informationen, also ich für mich, trotz des Pads, trotz der Vorbereitung, trotz der ganzen Gedankengänge und was wir nicht alles fragen wollten, wir haben ja gar nicht mal alles gefragt, habe ich das Gefühl, dass immer noch eine Menge Dinge nicht klar geworden sind, trotz des Podcasts und trotz der 1,5 Stunden. Ja, und auch an alle Beteiligten nochmal den Aufruf, wenn ihr mit uns reden wollt, wir machen mit jedem gerne noch einen Podcast. Uns geht es wirklich darum, die Informationen zu transportieren. Ach ja, genau, ein ganz wichtiger Aufruf, unabhängig jetzt von der Fanshop-Geschichte. Jeder kann sich bei uns melden und kann sagen, hey, ich habe was zu berichten. Also das ist nicht, dass es immer alles hochgestochen Höllen wichtig sein muss oder jemand irgendwie erstmal ein Amt bekleiden muss, damit er ein Podcast von uns als sinnvoll erachtet wird oder so. Also ich sag's mal so, wir haben bisher noch nie eine Anfrage abgelehnt. Warum auch? Wir sind alle Piraten. Naja, es würde wahrscheinlich schon einen Grund geben, aber im Moment fällt mir keiner ein. Du, ich würde sogar mit, das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber es widerspricht meinen eigenen inneren Einstellungen. Ich würde trotzdem ein Gespräch mit der Nuklearia machen. Also, sofort. Ne, also von daher, ich von Atomkraft. Naja, ich würde aber kein Gespräch mit einem Volltroll machen. Darüber habe ich gerade nachgedacht. Ja gut, es muss schon ein Thema da sein, ne? Und ordentlich dargelegt. Richtig. Aber mit der Nuklearia würde ich auch sofort ein Gespräch machen. Und wir wollen ja dann in dem Podcast möglichst neutral sein. Das gelingt nicht immer. Und dann darf ich an der Stelle im Spelunkencast auch äußern, dass ich die Flyer-Sache auch nicht grandios fand. Aber wenn einer von der Nuklearia das hört, lass uns sprechen. Warum nicht? Aber schönes Beispiel. Sogar mit der Nuklearia. Ja, oder andersrum, auch mit der AG Waffenrecht oder ne, alles, was heiß umstritten ist. Wir haben sogar mit dem Landesvorstand einen Podcast gemacht, Bernd. Sogar. Genau. Jetzt werden wir von denen verhauen. Ja, sollen wir doch kommen. Ich bin morgen sowieso in Soest. Da kann der Fitz zurückkommen. Genau, wir haben ja schon länger wir schweifen gerade ab, ist das schlimm? Also für alle die jetzt wegen UG4 mal noch hier zuhören, vergesst es, jetzt wird es flauschig. Genau, flauschig. Wir haben ja schon jetzt länger keinen Vorstandspodcast mehr gemacht, ne? Nein, wir haben vor genau einer Woche und 2-3 Tagen den letzten online gestellt. Das bedeutet, zum Ende der Woche wollte ich mir einen schnappen. Ja, Chrissy hatte sich nochmal kurz gemeldet, aber bevor sie in Urlaub gefahren ist. Aber das war wirklich nur kurz Info. Ja, ich wollte mir jetzt... warte, ich muss den Namen nachgucken. Ich hab's nicht mehr im Kopf heute. Was für einen Titel nehmen wir eigentlich für diesen Podcast? Also UGI Firma und wir beschäftigen uns mit uns selber? Nee, das kann man falsch verstehen. Na, also, es ist. Na, den schneide ich jetzt ja. Jetzt musst du mir auch einen Titel sagen. Ja, wie gesagt, Fanshop NRW Bund und andere schöne Dinge. Ja, also du machst in Kürze wieder einen Podcast mit dem Fitz. Den Ralf Glörfeld hatten wir auch noch gar nicht dabei, ne? Nee, den meine ich ja. Den möchte ich haben. Den Glörfeld. Ach, den möchtest du haben, ja. Den möchte ich haben. Den habe ich den schon auf Twitter. Den kriege ich gleich eine Mail von mir. Nein, also ich kann jetzt mal ankündigen, was ich jetzt demnächst vorhabe oder was wir demnächst vorhaben. Also ich wie gesagt morgen in Soest, weil da machen sich unsere älteren Mitglieder, also sprich die Rentnerpartei, die in Soest, der Kuh beigetreten ist, auf und möchten eine AG, AK zum Thema Altersarmut und Wohnen im Alter oder sowas gründen. Warte mal, ich schau mal eben nach. NRW-Info. Dr. Inge Schmidt-Bartel. Gründungsabsicht aka Altersarmut und Rentenpolitik. Und das soll live und in Farbe morgen um 19.30 Uhr, irgendwie ist die Mail zerschossen, aber ist egal. Ich glaube 19.30 Uhr in Soest im Hanse-Hotel stattfinden. Ja, ich hatte ja mal so einen Bericht gesehen im Rundfunk, hatte ich das schon mal gesagt. Gebt mal bei Twitter den Hashtag Rumfunk ein, also RUM-Funk. Und da gibt es ja so einen Piraten, der mir gänzlich unbekannt ist, der immer Dinge ins Netz befreit. Deswegen nochmal Werbung für den Rumfunk. Da gibt's auch den kurzen Fernsehbericht direkt nach der Wahl von Fitz in Soest. Und da wird kurz über die Rentner gesprochen und deswegen weiß ich davon. Und du gehörst ja dazu, ne? Irgendwie. Nee, du kennst die. Du gehörst ja zum Bochumer Stammtisch. Ich komme gebürtigerweise aus dem Großraum Soest. Und wenn ich jetzt nicht nach meinem Studium in Bochum hängen geblieben wäre, wäre ich wieder in Soest. Und von daher nutze ich das immer, wenn ich irgendwann in Soest Pirat mache, nutze ich das, um meine Familie zu besuchen. Das ist so zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, wenn man 60 Kilometer fahren muss. Ah, ach so, und deswegen hattest du auch dann den Fitz besucht und dann einen Podcast mit ihm gemacht. Ja, genau. Ist der Rumfunk vom Bube? Oder bin ich gerade blöd? Nee, das ist schon so, ja. Ja, den folge ich auch. Alles klar. Das war doch der die geheimnisvolle Sohn hinter der Piratenpartei offenbart hat, oder? Ich merke schon, du hast meinen Podcast gehört. Ja, nur so ein bisschen. Ja, ich musste genau. Mit dem Zug fahren heute Morgen. Mein Auto ist kaputt. Ich habe 420 Euro für einen beschissenen Fensterheber bezahlt. Da kaufen manche Leute ein Auto von. Oder tanken ja, voll. Ja, folgendes billiger. Nein, aber der Pupe, jetzt mache ich mal Werbung. Darf ich jetzt Werbung für meinen Podcast machen? Ja, ist egal. Ja, wir sind im Spelunkencast, oder? Genau, mache ich jetzt. Es gibt ja noch einen extra Tobi-Podcast, mit dem das ja eigentlich alles mal irgendwie für mich angefangen hatte. Bis ich dann festgestellt habe, so Podcasterei macht mir Spaß. Und da gibt es den pflege ich jetzt bei weitem nicht mehr so wie am Anfang, weil ich ja immer so viel Krähen neste. Aber da gibt es eine Folge, eine Episode mit dem geheimen Strippenzieher. Und wer wirklich ein bisschen mal was Fundiertes hören möchte, mit Sinn und Verstand und Basisinformation, der sollte das nicht hören. Aber ihr lernt am Ende des Podcasts den geheimen Strippenzieher kennen. Den geheimen Strippenzieher der Piratenpartei. Mhm. Also Pupe, wenn du also das hörst, du siehst... Ja, es zieht Kreise, ne? Also es hat noch nicht jeder den Podcast gehört, es weiß also noch nicht jeder, wer der geheime Strippenzieher ist, aber er kommt im Podcast vor. Er äußert sich nur ganz kurz und zumindest Eingeweihte werden ihn erkennen. Ja, aber man muss schon bei einigen Veranstaltungen gewesen sein, oder? Ja, aber also ich habe ihn sofort an der Tonlage erkannt. Ich glaube, er hat neulich auch mal für ein Navigationsgerät seine Stimme zur Verfügung gestellt, weil die so prägnant ist. Echt? Ja. Ich muss mal gucken, ob ich den Link finde. Schicke ich dir. Mach das mal. Fährst du mit dem Zug zur Arbeit? Nein, nur wenn mein Auto kaputt ist. Ach ja, Fensterheber. 420 Euro? Ja, 280 Euro das Ersatzteil, 771 Euro die Arbeitsstunde und dann locker flockig 20%, 19% Märchensteuer draufgeknallt. Zack, um, 420. Ja, damit war es noch gemeinnützig. Du hast auch noch Steuern bezahlt, ist doch gut. Ja, mache ich doch immer. Ganz ehrlich, wenn das nicht die Fahrerseite gewesen wäre, mit der ich an den ganzen Automaten reinkomme, bei uns in der Tiefgarage piepen muss und, hätte ich gesagt, mach die Scheibe hoch, lass gut sein. Was haben wir denn noch so auf dem Schirm, so für die nächste Zeit? Ja, ihr hattet mir meine Frage nicht beantwortet, ob ich mit dem Thorsten Stärkung mehr Demokratie was machen soll. Wem hattest du die Frage gestellt? Euch allen über die Mailingliste. Soll ich jetzt noch ein Ja schicken? Nein, wenn du jetzt sagst, das ist eine gute Idee für unsere Sache, mache ich. Dann schreibe ich ihm mal an und frage, ob er dafür Zeit und Lust hat. Ich finde die Idee gut. Aber wir hatten da schon drüber gesprochen, da habe ich auch schon gesagt, dass ich die Idee gut finde. Ja, aber du warst der Einzige, was gesagt hat. Wir sind ja mittlerweile mehrere Leute beim Krähennest. Ungefähr 10, ne? Hast du sie mal gezählt? Ich habe sie nicht gezählt. Nee, ich weiß auch nicht, was mit dem Newsletter jetzt ist, wo der Radbert so eingespannt ist. Das finde ich immer sehr positiv. Also er hat ja eine Schlachtzahl vorgelegt, die war sehr ordentlich. Und wenn dann jemand mal nicht kann und das vorher ankündigt und sagt, pass mal auf, ich kann jetzt nicht, das ist ja wirklich, dann ist Sahne. Also, weil so viele immer dann einfach abtauchen und man weiß gar nicht, was los ist. Aber das war Abtauchen mit Ankündigungen und da kann man wenigstens was mit anfangen. Ja, natürlich, das ist überhaupt nicht die Frage, aber ich mache ja für den Newsletter nichts. Ist da ein Ersatz da? Weißt du da was? Oder nee, nee, also auch da ein Aufruf. Der Radbert, der sucht ganz händeringend Leute, die sich am Newsletter beteiligen. Und der Newsletter, der findet ja zu dem, was wir so mitbekommen, wirklich guten Zuspruch. Und ich lese ihn ja selber. Der gehört ja zum Krähennest, auch wenn der Bernd und ich an dem Newsletter selber aktiv nur insofern mitarbeiten, als dass wir verantwortlich sind für die Podcasts, die da erwähnt werden. Und wir machen jetzt ja auch immer eine schöne Beschreibung. Ach, da muss ich auch, glaube ich, auch noch was zu sagen. Und der Radbert hat das tatsächlich ganz alleine am Bein. Und das wöchentlich immer zu machen, jetzt ist natürlich genau das passiert. Er ist beruflich jetzt so eingespannt, dass er das gerade mal diese Woche nicht leisten kann. Er hat das angekündigt und das ist dann immer ein bisschen schade. Also wer irgendwo ein bisschen interessiert ist, da, ich will mal sagen, journalistisch, klingt so hochgestochen, da aktiv zu werden. Wer Profi ist, der weiß eh Bescheid. Und wer nicht Profi ist, Radbert ist gerne bereit, alles zu erklären, was man missen muss, auch wenn man da sehr ahnungslos ist. Also meldet euch einfach, schreibt uns eine E-Mail, genau, an krähennest@piratenpartei-nrw.de und dann leiten wir das weiter. Oder kommt zu einer Sitzung. Wir haben jetzt auf Donnerstag verlegt, ne? Haben wir, genau, die Entscheidung ist heute Abend gefallen, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur den Dings beantwortet, den Doodle. Das Doodle, die Doodle? Ich hätte gesagt, das Doodle. Ich habe komisch Knopf gedrückt im Internet. Donnerstag, ja. Es findet jetzt, also unsere Sitzung ist jetzt Donnerstag um 19 Uhr. Pass auf, wir haben eine Neuerung im Blog. Hast du das schon gesehen? Nein. Wir haben jetzt einen Kalender, weil der Rabbi wollte ja gerne, dass die Termine aus dem Newsletter in den Kalender kommen. Ja. Und deswegen habe ich einen Kalender. Siehst du, ist geil, oder? Ich guck gerade rein. Wow. Hast du denn gesehen, dass wir ein extra Link Podcast Archiv auf der Krähennest Blogseite haben? Ja, du hattest da irgendwo oben was hingebastelt. Ja. Ja, Jungs und Mädels, wenn ihr mal auf die krähennest.piratenpartei-nrw.de Seite schaut, dann findet ihr eine Registerkarte Podcast Archiv. Das ist aber noch nicht alles, denn da fehlt ja auch noch ein weiterer Link, nämlich der Link zum Sitzungspodcast. Den Sitzungspodcast haben wir auch noch nicht genug beworben. Da wir gesagt haben, dass nicht jede Sitzung, also Dicker Engel zum Beispiel, da haben wir eine ganze Menge, wollen wir nicht in den Hauptpodcast packen und haben einen eigenen nur für Sitzungen von Arbeit Kreisen, Dicken Engel und was weiß ich auch immer aufgemacht. Und den erreicht ihr auch links unten auf der Seite, da wo steht Podcast direkt anhören und Archiv. Dort findet ihr einen Link. Schaut euch das mal an. Ihr könnt, habt da die Chance, euch die Dicken Engel Sachen anzuhören und vor allem sind die ein bisschen nachbearbeitet. Nachbearbeitet heißt, die Stimmen sind ein bisschen voller, die Stillen sind rausgenommen. Das heißt also, wenn mal ein bisschen Wartezeit zwischendurch ist, das macht auf einem Podcast von 2 Stunden oft 20 Minuten aus, wo nur geschwiegen wird. Das fehlt komplett und naja, so ein paar kleine Feinheiten, die uns unser Klaus beigebracht hat, die haben wir immer, die wenden wir dann immer an. Deswegen durchaus sinnvoll, sich die Sitzung als Podcast zu abonnieren. Ja, und dann haben wir auch noch den Pirate Feed Lister, das eigentliche Archiv. Da könnt ihr jetzt suchen mit mehreren Suchbegriffen und könnt auch die einzelnen Podcasts gruppiert ansehen. Zum Beispiel kann ich eingeben, Listfeld auswählen, alle Podcasts der Fraktion oder wo die Fraktion dann vorkommt. Und dann kann ich eingeben, noch als Suchbegriff Dussel Nico Kern. Ja, und dann kommt Podcast mit Nico Kern. Wobei wir daran arbeiten sollten, das dann ordentlich zu trennen. Was meinst du mit trennen? Neulich ist irgendeine Landesvorstandssitzung im normalen Podcast gelandet und nicht im Sitzungspodcast. Ja, das stimmt, das bin ich schuld. Ich war der Meinung, als NRW-Podcast sind die Vorstandssitzungen gehören auch in den NRW-Podcast als einzige Ausnahme. Wenn ihr mich da überstimmt, nehme ich das hin. Hattest du jetzt eigentlich mit Kira darüber gesprochen, dass wir die Sachen veröffentlichen vom Dicken Engel? Also erstmal, nee, dass wir sie veröffentlichen, da habe ich nicht mit Kira drüber gesprochen. Ich habe auch jetzt keine Abmahnung von Kira bekommen wegen urheberrechtlicher Verletzung. Und ich glaube, die Aufzeichnungen sind nicht, wie sagt man, proprietär. Also deswegen nicht. Ich habe aber durchaus mit ihr gesprochen und sie weiß das ja. Ich hatte sie auch gefragt, ob wir nicht direkt auf der Dicken Engel-Seite einen Link platzieren dürfen. Sie fand die Frage witzig, so nach dem Motto, wir könnten das ja eh tun, aber ich habe gesagt, die Höflichkeit gebietet das und das war für sie dann auch vollkommen in Ordnung. Also ihr werdet jetzt zu allen Dicken Engel-Sachen auf der Seite des Dicken Engels direkt einen Link auch zum Krähennest finden, wo ihr dann sofort auf der individuellen Archivseite des einzelnen Podcasts landet. Aber wenn wir schon dabei sind, Werbung zu machen, hast du den Podcast zum Internationalen Abend der Piratenpartei Griechenland gehört? Ja, habe ich gehört. Das ist eine super Idee, oder? Der Kai Gödde ist ja richtig begeistert. Also ich fand das so schön zu hören. Der ist ja ganz aufgegangen darin. Und ja, also ich glaube, seine Variante, mit dem er versucht es auf Englisch und bricht sich da einen ab, das hätte ich selber sein können. Und dann kriegt er die deutsche Antwort. Fand ich schön. Ja. Haben wir ja, Interesse? Also, was ist das denn für eine Frage? Der Harry L. Weber fragt gerade per Twitter, zeichne gerade AG Technik auf, Interesse für Kränen ist? Na klar. Bernd? Eine Sekunde, ja, ich war neulich bei der AG Technik zu Besuch, weil ich einen Podcast über die machen wollte, hatte mich dann auch mit einem von denen verabredet, der mich dann schmählich versetzt hat. Aber ich hatte so dieses Aha-Erlebnis von einem Nicht-ITler. Ich bin da reingekommen, die haben mich ganz normal unterhalten, dann hieß es, so, es ist Zeit, wir fangen jetzt an, und dann fing die an, in einer Sprache zu reden, die ich nicht verstanden habe. Das war echt der Wahnsinn. Die haben Technik geredet. Das muss eine eigene Sprache sein. Ich meine, ich darf mich auch Programmierer nennen, und ich komme aus der Branche. Ich habe denen letztens auch zugehört und ich habe nichts verstanden. Es war eine merkwürdige Sprache. Ja. Ich kenne nur den Planeten nicht, wo sie herkommt. Ja. Ja, der Harry hat ja gerade gefragt, ob denn, das ist ja auch ein schöner Einstieg jetzt für mich, die Podcasts, die Aufzeichnungen, die in Arbeitskreisen gemacht werden. Ich habe ja so ein bisschen den Traum, dass die Arbeitskreise ihre Sitzungen selber im Sitzungspodcast zur Verfügung stellen. Weil ich ja, so viel wieder zum Thema Transparenz, als Pirat gar nicht in der Lage bin, immer an alles zu denken, mir jeden Termin zu merken, wann es denn irgendwo eine neue Sitzung gibt, um dann bei allen Arbeitskreisen oder Arbeitsgruppen mir das Zeug zusammenzusuchen. Viel schöner wäre es doch, wenn ich meinen Podcast-Player nehme, reinschaue und sage, oh, da ist eine neue Sitzung vom Arbeitskreis XY, die interessiert mich, die lade ich mir runter. Das wäre doch eine feine Sache, oder? Ja, finde ich auch gut. Pass mal auf, kannst du links hier die Chats, wo du sie hingesetzt hast? Was kann ich? Die Chatleiste vom Mumble sehen. Ja. Na, pass auf. Da ist die Navigationsaufnahme von unserem Strippenzieher. So, und jeder, der es zu dieser Stelle gehört hat und mir das Passwort nennt, was einfach nur up and away heißt, dem schicke ich den Link auch. Ah, ja. Ne? Warte, ich kann dir nur einen schicken. Ist schön, ne? Das ist wirklich sehr nett, ja. Ist jetzt doof, weil der Hörer kriegt das ja gar nicht mit. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir 46 Minuten schon wieder haben? Ja, und? Ist total egal, ne? Wir haben Bescheid gesagt, das Ende ist mit Fanshop und dass wir nur Blödsinn reden. Und jetzt sind sowieso noch die Hardcore-Hörer hier. Also ich wette mit dir, dass Soest64 hier mithören wird. Das ist einer der fleißigen Hörer, das stimmt. Zumindest sagt er das immer. Nee, ist er. Der hatte sich, als ich den Podcast, den Kandidatenpostkarten mit Fitz aufgezeichnet habe, ganz still daneben gesetzt und hat zugehört. Und als er fertig war, hat er mich quasi jeden Tag mindestens dreimal genervt, wann der Podcast denn online geht. Und da waren wir noch nicht so ganz gut organisiert. Da habe ich immer gesagt, ja, komm, dauert noch einen Tag. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten nebenbei. Ja, das ist so ein übliches Problem, neben der Piratenpartei immer diese Nebenjobs, ne? Ja, genau. Ich habe dir jetzt noch einen Link da reingebracht. Kannst du dir auch mal angucken. Ja. Ja, ich hab's gesehen, ja. Aber es lohnt sich, lasst euch die Links von Bernd Pirat geben. Ja, Hauptsache hört einer bis hier. Es hat mich ja schon erstaunt, dass bei unserer Folge 100 sich tatsächlich einige gemeldet haben, die uns so lange ertragen haben. Ja, ist geil, oder? Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, welche Arbeitskreise fehlen uns denn noch? Komm jetzt mal wieder hier ein bisschen Arbeit. Welche Arbeitskreise fehlen uns denn noch? Ja, warte, können wir noch gucken. Eine ganze Menge. Wir haben ja alle Mumble raus. Bauen und Verkehr. Bauen und Verkehr. Liebe Leute, Bauen und Verkehr. Ihr wart noch nie dabei. Hast du mit Bildung gesprochen? Ja, du hast mit Zammer gesprochen. Dann gibt es doch einen Datenschutzraum da unten. Habe ich dir die Mail geschickt zur Datenschutzschulung? Ja, hast du. Gut. Ich war im CC, ich habe es jetzt zweimal bekommen. Was ist mit Drogenpolitik? Ja, der Andi, der ziert sich immer so ein bisschen bei Podcasts, obwohl er nicht schüchtern ist. Ich weiß auch nicht warum. Aber das könnten wir wieder machen. Den hatten wir auch schon mal dabei. Aber ich glaube nicht. Du hast ja auch über die. Ja, einmal Nichtraucherschutz, das war aber ein Individualthema, und wir haben auch einmal über Milzbranderreger im Heroin gesprochen. Aber wir haben eigentlich niemals. Ja. Du musst unsere Podcasts hören, Bernd. Arbeiten und so. Ach so, ja, bei der Arbeit. Ja, nicht wirklich. Ich denke, dass ich einen harten Job habe, aber das gebe ich zu, sowas kann ich tatsächlich bei der Arbeit machen. Nur nicht, wenn ich mich konzentrieren muss. Ja, Hauptsache dein Chef bin ich. Bitte? Hauptsache dein Chef hat nicht. Ja. Ich weiß es immer gut zu verbergen. So, Bau und Verkehr, wen haben wir denn da noch? Forschungspolitik. Hat Zoll nicht schon mal was gemacht? Nö, Forschungspolitik nicht. Komm, ich nutze da jetzt mal. Da hatte ich doch gerade unseren Nick Haflinger gesehen. Muss ja jetzt schon wieder hin. Gut, komm, pass auf. Gesundheit, Innenpolitik, Kommunalfinanzen. Kommunalfinanzen haben wir auch nicht dabei. Matthias Bock. Doch, wir haben Gründung des AK Forschungspolitik. Doch. Da haben wir drüber gesprochen, aber da ist nicht wirklich was Neues dazugekommen. Gut, Kommunalpolitik? Ich schau mal hin. Status des AK Kommunalpolitik mit Udo Pütz. Das haben wir gemacht, das war Folge 6. Das war also eine der allerersten. Aber das war so gerade die Gründungszeit. Da fällt mir ein, da hätte ich noch einen wunderschönen Vortrag zum Thema Kommunalpolitik. Ja, von wem? Von Siegfried Kerkhoff. Siegfried Kerkhoff gehört mit zu meinem Stammtisch und war, ich hoffe, sie gehört das nicht, ich lobe den nämlich jetzt, ist 12 Jahre aktiv gewesen in der Kommunalpolitik, haltet euch fest, für die CDU, ist dann aus der CDU eingetreten. Ja, ist wirklich geil. Ja, also es gibt noch einen Podcast, ich mache mal wieder Werbung für aber erzähle ich gleich. Also, er ist Mitglied im Stadtrat und ist halt ausgetreten aus der CDU und 2 Jahre später, nämlich jetzt zu diesem Wahlkampf, ist er 2 Wochen vorher in die Piratenpartei eingetreten und ist sehr dezent zu uns gekommen und gehört nicht zu der Kategorie, ich weiß ja, wie Politik funktioniert, ich habe das ja schon viele Jahre gemacht und jetzt sage ich euch mal, wie es richtig läuft, ist ja nett, was ihr tut, aber ich hab's drauf. Also genau das ist überhaupt nicht seine Art und das ist entscheidend, damit man mit solchen Leuten arbeiten kann, weil sonst verliert man ja sehr schnell die Lust, wenn sowas besserwisserisch rüberkommt. Und ich hatte ihn gebeten, einen Vortrag über Kommunalpolitik zu halten. Ich glaube, ich werde den Sitzungspodcast einfach reinpacken und ich kann jedem nur raten, tut euch den an. Und dann gibt es noch einen Podcast mit Siegfried Kerkhoff. Das war kurz nachdem ich gewahr geworden bin, dass wir so einen CDU-Mann bei uns haben jetzt. Und habe ihn dann mal so ein bisschen gefragt, wie läuft das denn in einer etablierten Partei? Wir haben eine Dreiviertelstunde zusammengesessen. Das war irgendwann eine Woche oder 2 nach dem Wahlkampf. Und er hat sehr, sehr offen gesprochen über die CDU und wie es denn so, vor allem bei uns am Lande, wie es so funktioniert. Und ich habe gelernt, man braucht nur einen Bus voll Landwirte und dann wird man gewählt. Wie ein Bus voll Landwirte? Also wirklich, hört es euch an. Der Gag dabei ist einfach, dass er, ich weiß ja nicht, wie es in der etablierten Partei wirklich ist. Ich bin ja noch nie in einer aktiv gewesen. Aber dass es alles nicht so demokratisch zuläuft, wie wir uns das vorstellen, das ist uns allen klar. Aber wie es auch im Detail funktioniert, das war mir nicht bewusst. Und genau darüber spricht er. Also auf dem Lande zumindest ist es so, dass mit Landwirten im Hintergrund hat man eine Lobby. Und dann macht man halt einen Bus voll, kart die an und dann lässt man sich halt wählen. Und so funktioniert es. Ich will jetzt nicht so viel zu weit vorgreifen. Er spricht darüber und er spricht da sehr offen drüber. Und er ist jetzt ja geoutet. Er hat ja nie groß davon geredet, dass er jetzt bei der Piratenpartei ist. Aber die Presse hat es mitbekommen. Und die ist natürlich sofort draufgesprungen und hat auch lustig darüber berichtet, dass der Siegfried Kerkhoff jetzt ein Pirat ist. Und Siggi ist ja, wenn ich hoffe, ich sage jetzt kein falsches Alter, Siggi ist jetzt 55 Jahre alt, also eben kein 20-Jähriger. Und es hat Kommentare in der lokalen Presse auf der Seite gegeben, wo die Leute dann wirklich sehr positiv auch reagiert haben und gesagt haben, hey, das ist auch mal sinngemäß, jetzt in meinen Worten, das ist auch mal ein Zeichen, dass nicht nur 20-Jährige da sind. Wir dachten immer, da sind nur solche Leute in der Partei. Also waren erstaunliche positive Resonanzen in der Presse. Und den hattest du jetzt bei uns veröffentlicht oder bei dir? Nee, den Sitzungspodcast habe ich im Kreis Borken Podcast veröffentlicht, aber ich packe den einfach, ich würde den dann aufarbeiten fürs Krähennest. Und in meinem Podcast habe ich das ist ja noch viel älter, da gab es ja das Krähennest noch gar nicht. In meinem persönlichen Podcast habe ich das veröffentlicht, das Gespräch über die CDU. www.xtratobi.de, dann findet ihr das. Ja. Sollen wir die Leute mal zu Ende langweilen? Ich würde sagen, ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt bis jetzt zugehört. Und wie viel Uhr wir auch immer gerade bei euch haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Rest des Tages. Aber Bernd, du bist ja der Chefmoderator heute hier. Nein, ich bin kein Chefmoderator. Das ist ein Spelunkencast, wir machen das gemeinsam. Ich habe damals in der Diskussion schön gehört, schlaft, wann ihr wollt, wo ihr wollt und mit wem ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Spaß. Und ich glaube, das trifft's ganz gut. In dem Sinne, tschüss. Tschüss, tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.